schon morgen und an das Ende der Zeit. Ich halte still, denn es ist bald so weit. Doch ich mach sie nicht zu die Tür, tief in mir. Denn solange ich noch Hoffnung spür, bleib ich hier. Ich bin kein früher Aufsteher, bin kein Geldanleger, bin kein Weltverdreher, in die Kirche gehe. Bin kein Rasenmäher, wenn ich schlafen gehe, in der Schlange stehe. Wer anders denkt, wird einfach umgedreht. Doch damit muss Schluss sein, ich halt's nicht mehr aus. Es muss sich etwas ändern, denn sonst muss ich heraus. Doch ich mach sie nicht zu die Tür, tief in mir. Denn solange ich noch Hoffnung spür, bleib.